Kapitel 9. Wir müssen uns selbst und alles, was unser ist, Gott darbringen und für alle beten. Erstens. Sich selbst muss der Christ darbringen, freiwillig, für immer. Stimme des Jüngers. Herr, alles ist dein im Himmel und auf Erden. Es ist mein sehnlichstes Verlangen, mich dir zum Opfer zu bringen, aus freien Stücken, und für immer dein zu bleiben. Herr, in der Einfalt meines Herzens weihe ich mich dir heute. Ich will für immer dein Diener sein, dir gehorchen und ein ununterbrochenes Lobopfer darstellen. Nimm mich an mit diesem heiligen Opfer deines kostbaren Leibes, das ich dir heute in Gegenwart der unsichtbar mitfeiernden Engel darbringe. Möge es mir und deinem ganzen Volke zum Heile gereichen. Zweitens. Seine Sünden und das wenige Gute, das er getan. Herr, alle meine Sünden und Vergehen, die ich vor dir und deinen heiligen Engeln begangen habe, seit dem ersten Tage, da ich sündigen konnte, bis zu dieser Stunde, breite ich auf deinem Sühnealtar aus. Zünde sie allesamt an und verbrenne sie im Feuer deiner Liebe. Tilge jeden Makel meiner Sünden. Reinige mein Gewissen von aller Schuld. Gib mir deine durch die Sünde verlorene Gnade wieder. Verzeihe mir alles und jedes und lass mich gnädig zum Kusse deines Friedens zu. Was anderes kann ich für meine Sünden tun, als sie demütig bekennen und beklagen und unablässig dich um Verzeihung bitten? Ich bitte dich, erhöre mich gnädig, mein Gott, so wie ich vor dir stehe. Alle meine Sünden ekeln mich an. Ich will sie nicht mehr begehen. Sie tun mir leid und werden mir leid tun bis an das Ende meiner Tage. Ich bin bereit, Buße zu tun und nach Kräften Genugtuung zu leisten. Vergib mir, o Gott, vergib mir meine Sünden um deines heiligen Namens willen. Rette meine Seele, die du mit deinem kostbaren Blut erkauft hast. Siehe, ich überlasse mich deiner Barmherzigkeit und übergebe mich deinen Händen. Verfahre mit mir nach deiner Güte, nicht nach meiner Schlechtigkeit und Sünde. Ich weihe dir ferner alles Gute, das an mir ist, mag es auch recht wenig und sehr unvollkommen sein. Läutere es, heilige es, dass es deine Freude und dein Wohlgefallen finde. Lass es immer besser werden und führe mich trägen und unnützen Menschen zu einem glückseligen und preiswürdigen Ende. Drittens. Die Anliegen der lebenden und verstorbenen Verwandten, Freunde und Bekannten. Auch alle gottgefälligen Wünsche der Frommen opfere ich dir auf. Die Nöte der Eltern, der Freunde, Brüder, Schwestern, all meiner Lieben und derer, die mir und andern aus Liebe zu dir Gutes erwiesen haben. Ferner empfehle ich dir die Anliegen jener, die für sich und die ihrigen Gebete und heilige Messen begehrten und erbaten, ob sie nun leben oder schon gestorben sind. Sie alle mögen erfahren, wie deine Gnade ihnen zu Hilfe kommt, die sie tröstet und sie in Gefahren beschützt, von ihren Sünden befreit und aus allem Übel erlöst. Mögen sie dir frohen Herzens ein Jubel- und Dankeslied singen. Viertens. Alle Kränkungen, die er selbst erlitten oder andern zugefügt hat. Ich opfere dir Gebete und Sühnegaben, besonders für jene auf, die mich irgendwie verletzt, betrübt oder gekränkt, geschädigt oder belästigt haben, sowie für alle jene, die ich selbst einmal betrübt, beunruhigt, bedrängt und geärgert habe, in Worten, durch die Tat, wissentlich oder unwissentlich. Vergib uns allen gleicherweise unsere Sünden und gegenseitigen Beleidigungen. Nimm hinweg, o Herr, aus unseren Herzen allen Argwohn, Unwillen, Zorn und Zank und alles, was die Liebe verletzen und die brüderliche Eintracht mindern kann. Erbarme dich, Herr, erbarme dich derer, die um deine erbarmende Liebe bitten. Gib Gnade den Bedürftigen. Bilde uns zu Menschen, die würdig sind, deine Gnade zu genießen und zum ewigen Leben zu gelangen. Amen.